الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles wofür Allah dem Herrn der Welt. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah subhanahu wa ta'ala als den Einzigen zu fürchten und niemanden neben ihm zu fürchten. Liebe Geschwister, die besten Worte sind die Worte Allahs. Und deswegen ermahne ich mich und euch mit den Worten Allahs, die sinngemäß übersetzt Folgendes bedeuten: O die ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime, und sterbt nicht anders denn als Menschen, die vorbereitet sind für den Tod. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal ermahnt uns mit der gleichen Ermahnung, mit der er auch die Menschen vor uns ermahnt hat. Er sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt: Wir haben bereits diejenigen, die vor euch gelebt haben, und den Völkern der Schrift angehalten und euch ebenfalls, dass ihr Allah fürchten solltet. Und wer, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sinngemäß übersetzt, und wer sich abwendet von der Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Liebe Geschwister, das Wertvollste, was der Mensch besitzt an Startkapital, ist zweifellos seine Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala an mehreren Stellen im Koran schwört er bei der Zeit. Er sagte, wallayli, er schwört bei der Nacht. Er schwörte bei dem Tag, wal-nahar. Er schwörte bei dem Vormittag, al-duha. Er schwörte, subhanahu wa ta'ala, bei der Lebenszeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, la'amruk. Und so weiter und so fort. Und all dies, um uns zu zeigen, dass diese Zeit ist das Wichtigste und die Voraussetzung für alle deine guten Taten. Wenn sie abgelaufen ist, hast du keine Möglichkeit mehr. Liebe Geschwister, jeden Tag, den du verbringst, ist für dich eine Möglichkeit, jeder Tag ist für dich eine Möglichkeit, eine Beute zu ergattern für dein Jenseits und Proviant zusammen zu sammeln für deinen langen Weg im Jenseits. Denn der Weg im Jenseits bis zum Paradies, inshallah ta'ala, dauert viel länger als das Leben, das du in dieser Zeit verbringst. Und wir befinden uns jetzt gerade wieder in einer Phase, in der wir die Möglichkeit haben, Allah subhanahu wa ta'ala zu zeigen, dass wir seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufrichtig lieben. Denn die wahre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam äußert sich, liebe Geschwister, in den Worten und in den Taten des Menschen. Und deswegen ist es kein Lippenbekenntnis. Usama ibn Zayd radiallahu anhu sagte zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Ich stelle fest, dass du an keinem Monat so häufig fastet wie im Monat Sha'ban. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Der Monat Sha'ban ist ein Monat, dem gegenüber viele Menschen, gegenüber dem die Menschen unachtsam sind, das heißt, sie vergessen ihn. Er befindet sich zwischen dem Monat Rajab und Ramadan, das ist genau, wo wir jetzt gerade sind. An ihm werden die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben, und ich wünsche mir, dass meine Tat emporgehoben wird, während ich am Fasten bin. Wir möchten über diesen Monat ein paar Punkte punktuell erwähnen. Der erste Punkt, liebe Geschwister, dass wir allgemein natürlich angehalten worden sind zu fasten, aber besonders in diesem Monat. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Manchmal fastete er so viel, dass wir sagten, ja, der fastet ja immer. Und manchmal fastete er so wenig, dass wir sagten, der fastet ja überhaupt gar nicht. Und dann sagte sie radiallahu anha: Keinen Monat hat er komplett gefastet als den Monat Ramadan, aber an keinem Monat habe ich ihn mehr fasten sehen als im Monat Sha'ban. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Der zweite Punkt, erinnere mich und euch immer wieder daran, dass wir die guten Taten für uns geheim halten, dass wir nicht über unsere guten Taten sprechen. Manche unserer vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, liebe Geschwister, haben jahrelang gefastet und keiner von ihrer Familie hat das mitbekommen. Das heißt, sie sind morgens hinausgegangen mit ihrem Brot, vielleicht was ihre Frau ihnen mitgegeben hat, haben das gespendet und sind am Abend nach dem Sonnenuntergang zurückgekehrt und keiner wusste Bescheid, dass sie gefastet haben. Das ist natürlich besonders im Winter möglich, aber auch an diesen Tagen ist es möglich, wenn man es auch nicht vor allen Menschen geheim halten kann. So kann man es versuchen, geheim zu halten vor den meisten Menschen, liebe Geschwister. Und Die zweite Angelegenheit, oder manche Leute sagen, ich möchte aber andere Menschen anspornen zu fasten. Dann sagen wir, lieber Bruder, wenn du eine andere Person anspornen willst, musst du dich nicht selbst erwähnen. Versuche dich nicht zu erwähnen. Du kannst auch sagen, ich kenne jemanden, der das und das gemacht hat. Oder noch besser als das alles, ist, dass du die Person ermahnst, beziehungsweise aufmunterst und anheizt zu fasten, indem du ihnen einen Hadith oder eine Ayah aus dem Koran al-Karim bringst. Denn was gibt es denn an bessere Ermahnungen als die Ermahnungen und Erinnerungen Allahs im Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Der dritte Punkt, liebe Geschwister, ist, dass die Belohnung abhängt von der Anstrengung, wie anstrengend die Ibadah ist. Das ist einer der Punkte, wovon eine Ibadah abhängt. Deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu seiner Ehefrau Aisha, dass die Belohnung, sagte er, die Belohnung hängt ab von der Mühe. Und gemeint ist hier mit der Mühe, diejenige Mühe, die man natürlich sich nicht absichtlich macht, sondern gemeint ist die Mühe, die sekundär der Fall ist, weil man eine Ibadah machen möchte. Beispiel für ein falsches Verständnis, und das hat es auch gegeben damals, und deswegen hat der Prophet ﷺ das korrigiert, eine Person, die zum Beispiel fastet und dann sagt, ja, das Fasten ist mir zu einfach, deswegen setze ich mich in die Sonne. Und das ist zweifellos ein falsches Verständnis, weil er das selbst verursacht hat. Und selbstverursachte Mühe, solche wird nicht entlohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn wir beten Allah nicht durch solche Dinge an, sondern wir beten Allah durch unsere Ibadat an. Eine andere Möglichkeit oder ein richtiges Verständnis von Mühe ist zum Beispiel das Fasten an diesen langen Tagen. Man möchte das Wohlgefallen Allahs erlangen, es ist aber einem beim Fasten nur möglich, wenn man von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang fastet, und deswegen, weil die Tage lang sind, ist es anstrengend, das ist eine sekundäre Erscheinung, und dafür wird man dann mehr belohnt, als wenn man sagt, man fastet nur im Winter, zweifellos. Und liebe Geschwister, was wir auch merken sicher ist, dass das Fasten an diesen Tagen ist meistens schwieriger. Warum? Nicht weil der Tag lang ist oder weil es vielleicht warm ist. Das ist eine Nebenerscheinung. Aber das gleiche haben wir auch im Winter. Da ist der Tag kurz. Trotzdem fasten die meisten Menschen nicht. Weil es schwierig ist für den Menschen, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist schwierig für den Menschen zu fasten, während er sieht, dass alle um ihn herum nicht fasten. Und deswegen ist die Belohnung noch besonders groß, wenn man gegen den Strom in solchen Angelegenheiten schwimmt. Und deswegen fällt es auch den Menschen immer allen so einfach zu fasten, wenn es Ramadan ist, weil alle fasten ja sowieso. Abu Bakr al-Balkhi, rahimahullah, sagte sinngemäß, dass der Monat Rajab ist der Monat, an dem man sät. Und der Monat Sha'ban ist der Monat, an dem man seine Saat bewässert oder gießt, und der Monat Ramadan ist der Monat, an dem man seine Ernte erntet oder pflückt. Und deswegen, er sagte, wer nicht im Monat Rajab sät und im Monat Sha'ban gießt, der kann dann auch nicht im Monat Ramadan ernten. Gemeint ist die volle Ernte natürlich. Die volle Ernte. Ansonsten, wenn jemand nur im Ramadan fastet, da hat er seine Aufgabe erledigt. Wir können niemanden böse anschauen, nur weil er in anderen Monaten nicht gefastet hat. Aber wir möchten uns gegenseitig aufmuntern, immer die größten und besten Taten zu vollbringen. Der vierte Punkt. Zu den Vorzügen des Monats Sha'ban gehört, dass an diesem Monat, in der Hälfte des Monats Sha'ban, schaut Allah subhanahu wa ta'ala auf seine Schöpfung in der Nacht der Hälfte von Sha'ban, und er vergibt seine gesamten Schöpfung außer demjenigen, der ein Muschrik ist, das heißt jemanden, der andere anbetet neben Allah, und Leuten, die im Streit sind. Schaut euch an, liebe Geschwister, wie gefährlich es ist. Natürlich, der Schirk ist sowieso die größte Sünde überhaupt, das ist klar. Aber von den Muslimen sind nur auch viele ausgenommen, weil sie im Streit sind mit anderen Geschwistern. Und deswegen ist der Streit ein Grund bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir deine Sünden nicht vergibt. Und mit dem Streit ist hier, oder mit dem Hass oder mit dem Groll, ist hier gemeint ein unbegründeter, ein ungerechtfertigter Groll oder Hass oder Ähnliches. Warum? Weil es gibt auch begründeten Hass natürlich. Wenn jemand dir etwas Schlimmes angetan hat, dann verabscheust du diesen Menschen zweifellos. Oder wenn eine Person frevelt und aus dem Kreis der Gehorsamkeit Allah gegenüber austritt, natürlich verabscheut man diesen Menschen, weil er Allah subhanahu wa ta'ala zuwiderhandelt. Aber gemeint ist an dieser Stelle, dass man jemanden einfach zu Unrecht verabscheut und man sollte eigentlich lieber Frieden stiften. Und deswegen Allah sagte, beschreibt die gläubigen Menschen im Koran, im Koran als Menschen, die, liebe Geschwister, für andere Gläubige beten und Dua machen. Und deswegen, das ist eine der besten Möglichkeiten, um deinen Groll in deinem Herzen für deine Geschwister zu beseitigen. Und der dritte Punkt, liebe Geschwister, ist, dass wir nur Gebete verrichten oder Gottesdienste verrichten, mit denen Allah zufrieden ist. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle immer wieder erwähnen, weil das eben wieder bevorsteht, dass das Beten in der Hälfte von Schaban, speziell in dieser Hälfte, ist keine Sache, die unsere vorausgegangenen Menschen gemacht haben. Weder Abu Hanifa noch Malik noch Shafi'i noch Ahmad. Und wer etwas anderes behauptet, der soll das beweisen. Und deswegen ist es ungesetzlich, dass man an dieser Nacht speziell Gebete verrichtet und sich versammelt. Und es ist ungesetzlich, dass man an diesem Tag speziell fastet oder irgendwelche anderen Gottesdienste an diesem Tag verrichtet. Denn und außerdem, es sollte dir vollkommen egal sein, wenn eine überwiegende Mehrheit von Menschen etwas macht, was der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Das ist vollkommen, sollte dir ganz egal sein. Im Gegenteil, du solltest stolz darauf sein, dass Allah dich recht geleitet hat. Und das ist genau das, was leider in manchen Gesellschaften als Kandil bezeichnet wird. Das ist absolut ungesetzlich. Und Allah sagt im Koran Karim warnend davor, dass man eine Neuerung in der Religion macht. Er sagte, أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Oder haben sie etwa Teilhaber? Haben sie etwa Allah Teilhaber zur Seite gesetzt, die ihnen gesetzlich machen an der Religion, von der Religion Allahs, was Allah ihnen nicht erlaubt hat? A'udhu billah, niemandem steht es zu, gesetzlich zu machen von der Religion Allahs, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst keinen Teilhaber hat er in seinen Gesetzen subhanahu wa ta'ala. Und die vierte Angelegenheit, liebe Geschwister, ist, dass wir jetzt schon anfangen, uns daran an das Fasten zu gewöhnen, damit wir auch den gesamten Fastenmonat, den gesamten Schaban-Monat überfasten dürfen. Denn der Prophet sagte, dass wenn die Hälfte von Schaban eingetroffen ist, soll man nicht die andere Hälfte fasten, wenn man nicht schon vorher gefastet hat und eine Regel hat. Und die letzte Angelegenheit möchte ich mich an euch daran erinnern. Im letzten Ramadan war das wieder der Fall, dass manche Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, ich kann nicht fasten, weil ich habe eine Arbeit und weiß nicht was. Lieber Bruder, liebe Schwester, bring dich nicht selbst in Bedrängnis und bring auch nicht die Gelehrten und die Imame und die Khatib, die Prediger in Bedrängnis. Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Gründe im Koran genannt. Er sagte, wer von euch krank ist oder auf Reisen ist, und er sagte nicht, wer von euch arbeitet. Und deswegen wird kein Prediger der Welt, selbst wenn er dir die Erlaubnis gibt und dir sagt, ja, du brauchst nicht zu fasten, wird dir das nichts bringen, weil er nicht die Befugnis hat, etwas in die Worte Allahs einzufügen. Deswegen sollst du jetzt schon Vorkehrungen treffen, damit du an diesem Monat deinen Fasten ordnungsgemäß, eine Säule der Säulen der Religion, müsst ihr euch vorstellen, wenn manche Leute schon anfangen, bei den Säulen rumzuschleifen, möge Allah davor bewahren. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Thank you.